Sind wir schon zu spät? Nein, ich konnte nicht eher fort aus dem Büro. Wir sind genau richtig. Es ist 7:30. Irina, bin ich froh, dass Sie mitkommen. Aber Rabe, Sie kennen ihn doch. Das ist es eben. Ich kenne ihn seit 23, 24... Jahren? Also wirklich, warum haben Sie Angst? Er ist mir... Wie soll ich sagen? Widerlich, hm? Unheimlich, unberechenbar. Ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen. Ein Nichtsnutz erster Güte. Die meisten Menschen ändern sich nicht. Im schlimmsten Fall gehen wir, bevor die Suppe kalt wird. Ich bleibe bis zum Dessert. Ich will es wissen. Wie Sie wollen. Sie werden sehen, was Sie davon haben. Helfen Sie mir, den Abend zu überstehen. Ja, aber Sie wollten doch von ihm eingeladen werden. Wie soll ich das verstehen? Irina, schließlich kennen wir uns beide gut genug. Genau genommen seit einem Monat. Was haben Sie denn? Immerhin kann er kochen und erzählen. Na, immerhin. Ich hätte ihn damals in Paris erstechen sollen. Also Sie reden vom Teufel und gehen nur zu einem Koch. Sind wir endlich angekommen? Nein? Doch. Ich sehe kein Schild. Verdammt, da wohnt er nicht. Oh. Wie war das noch? Nummer 25 oder 26? Hier, halten Sie die Flasche Wein, die ich für ihn besorgt habe. Verdammt, wo ist denn mein Feuerzeug? Das Namensschild ist weg. Wie heißt er? Gregory van Maxell? Ja? Das kann nicht ernst gemeint sein. Na sowas, hier steht der Name. Ärmlich. Richtig ärmlich. Was ist denn das für ein Haus? Es stinkt nach faulem Fett. Vor jeder Tür stehen Schuhe. Brauchen Sie welche? Und wenn er nicht da ist? Er ist da. Mein Gott, sind Sie nervös, Rabe. Können wir uns nicht duzen? Für die nächste Stunde, oder? Für immer. Na sowas. Na so etwas. Ich habe schon bezweifelt, dass du hier wohnst. Und ob der hier wohnt, mit seinem Seidenhemd, seinen Schlappen und vorn der halbe Zahn? Ich sehe gleich. Madame sieht alles und der andere träumt. Ich habe zu tun. Guten Abend. Ich kann mich nicht mit euch befassen. Victor! Victor! Für die Gäste im Zimmer. Ja. Guten Abend. Hallo. Ja. Victor, sag ihm, sie sollen sich aufs Sofa setzen. Wo denn sonst hin? Etwa auf den alten Teppich. Reißen Sie sich zusammen. Beide aufs Sofa, oder was? Beide aufs Sofa, komm her. Übernimmst du jetzt die Regie? Victor! Der Apéro, hörst du? Ich komme. Ist ja lustig. Pass auf, dass du dich nicht auf die Sprungfedern setzt. Eine Wiener Nymphe auf dem Aschenbecher. Oh, die vielen Bücher. Es stinkt nach einem alten Hund. Hat er nun Geld oder nicht? Peinliche Frage. Schau mal. Ein Wandteppich aus dem Orient. Da, sieh mal, ein kleiner Familienaltar. Ja, sieh doch. Bist du immer so neugierig? Wieso? Hier ist doch nichts verborgen. Ah, Victor, komm. Was ist das? Limonade mit Gift? Victor, ich stell das Tablett auf den Tisch und dann komm. Ja. Unsinn. Koste. Mhm, wer stirbt zuerst? Hier stinkt's wirklich nach alten Hunden. Hast du etwa einen Hund gesehen? Ich hasse Hunde. Plätzchen, Nüsschen, Stangen. Chips, Chops, Chops. Wie hübsch dein Freund alles servieren lässt. Lass die Plätzchen weg, das Menü wird sehr viel besser. Warum legen Sie die Hand auf mein Knie? Lassen Sie das. In Graz hat er gedroht, mich zu erstechen. Ach ja? Oh, heute haben Sie tatsächlich einen Anzug an. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Einen Anzug? Ich trage immer einen Anzug, wenn ich eingeladen bin. Schaff den Hund weg! Victor, hab ich dir nicht gesagt, dass du den Hund wegschaffen sollst? Was schreit er denn? Der Hund sagt doch gar nichts. Die Soßen sind fast fertig, die Suppen sind fertig, die Fische sind gekocht. Darf ich mit vom Teller essen oder muss ich wieder vor die Tür? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Mir ist schlecht. Es ist zu eng hier. Soll ich das Balkonfenster öffnen? Ich fürchte, hier geht's steil abwärts. Du wirst schon nicht hinausfallen. Was wohl für ein Aperitif? Victor, Hol die Gäste. Viktor hat Angst, die Gäste zu holen. Der erste Gang! Können wir uns nicht noch Zeit lassen? Nun komm schon. Rabe! Bis bald! Sind wir hier richtig? Madame, ganz richtig. In der Küche sind Sie immer richtig. Sie sitzen neben Viktor. Da zieht es nicht so. Und ich? Neben der Dame. Da zieht es auch nicht. Viktor zupft nicht an der Tischdecke. Sie liegt völlig korrekt. Damast, frisch gewaschen. Mit Bügelfalten. Fassen Sie nicht alle Gläser an. Sie sind echt. Bleikristall. Von Großmutter geerbt. Eventuell droht eine kleine Vergiftung. Wie immer bei Bleikristall. Alles der Reihe nach. Verstanden? Eins für den Sherry, eins für den Champagner, eins für den Weißwein, eins für den Rotwein, eins für Likör, eins für Schnaps und eins für Wasser. Rabe, warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass er aus einer guten Familie kommt? Viktor, erst die Suppentassen, dann die Teller. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Danke. Danke. Danke. Was ist das? Es riecht gut. Er kommt aus keiner guten Familie. Hören Sie das? Sellerie-Creme mit Schaumklößchen, Sahne, Sherry und Kerbe. Einmalig. Ich hab's dreimal schon gekostet. Eine Spezialität von mir. Stimmt's, Viktor? Ja. Du könntest mehr dazu sagen. Ja. Woher kommen Sie, Gregory? Eine sehr direkte Frage. 1806 verzichtete Kaiser Franz II. Unter dem Druck Napoleons auf den deutschen Kaisertitel. Das Großherzogtum Toskana kam an eine Nebenlinie, die 1859 entthront wurde. Eine andere Nebenlinie regierte infolge der Heirat mit der Erbtochter des Hauses Este 1814 bis 1859 im Herzogtum Modena, Österreich-Este, und erlosch 1875. Der Bruder Kaiser Franz Josefs, Maximilian, war 1864 bis 1867 Kaiser von Mexiko, also nicht länger als 3 Jahre. Kaiser Karl I. musste im November 1918 auf den Thron Österreich-Ungarn verzichten. Die Republik Österreich verbot den Habsburgern, die nicht auf ihre Vorrechte verzichten wollten, den Aufenthalt in Österreich. Das Gesetz wurde erst 1966 aufgehoben. In Ungarn wurden sie 1921 des Throns verlustig erklärt. Mein Großvater war Kommunist, meine Mutter sprach 5 Sprachen und mein Vater stand 1945 vor dem Kriegsgericht. Ich lebe seit 25 Jahren hier. Du lügst! Wir haben in Zürich genau vor 25 Jahren aus Gerechtigkeitsempfinden einen Bankraub geplant. Deine Suppe wird kalt. Mein Gedächtnis ist nicht schlechter als deins. Besteck, Gläser und Geschirr aus dem Hause Habsburg. Nebenlinie, Madame, Nebenlinie. Lügner, Lügner. Das ist die 5. Biografie von ihm, die ich kenne. Viktor, räum ab. Hörst du? Erst die Löffel, dann die Tassen, dann die Teller. Sie entschuldigen mich. Der wurde auf einer Hintertreppe im Semmering gezeugt. Mutter leichtfertige Dienstmacht, Vater ein Alodri. Irgendjemand behauptete allerdings, der Vater wäre Bankbeamter und die Mutter eine indische Tänzerin. Glaub ihm kein Wort. Sein Geschirr ist schön. Denk mal, Viktor, es war Eduard. Ist das nicht fein? Es geht ihm gut. Er hat sich gemeldet. Er denkt an uns. Zum Tee Wurzeln habe ich dir nicht gesagt. Du sollst erst die kleinen und dann die großen Teller decken. Ja. Der 2. Gang. Frisisalat mit Senfschaumsoße, Entenleber, Pinienkernen und Radicchio. Der Herr hat's für uns bereitet. Der Herr in seiner grenzenlosen Güte. Irina, gib mir deine Hand. Ich halte es nicht mehr aus. Rabe, lass die Dame in Ruhe. Sie kommt alleine zurecht. Du bist mir schon vor 20 Jahren auf die Nerven gegangen. Wissen Sie, Gnädigste, ich hasse das Werben, das Balzen, das Herumhuren. Es strengt unnötig an und lenkt vom Wesentlichen ab. Viktor, du hast die kleinen Gabeln vergessen. Ja. Wer hat Ihnen das Kochen beigebracht? Der Hunger, Madame, der Hunger. Viktor, und Sie? Woher kommen Sie? Aus dem Holz. Nicht wahr, Viktor, aus dem Holz. Er kann Poeme schreiben und Karten legen. Nicht wahr, Viktor? Ja. Gibt es auch Bier? Bier gibt es nicht, du Prolet. Hol ihn Sauvignon. Er ist kalt genug. Kann ich einen rauchen? Viktor ist noch nicht fertig mit dem Essen. Rabe verdirbt sich immer den Geschmack. Rauch, Rabe, rauch, wenn es nicht anders geht. Wir sind liberal. Vor 15 Jahren war ich Psychiater. Die Küche ist einiges gewohnt. Das sieht man. Vor 30 Jahren das letzte Mal gestrichen. Aber Rabe, Sie sind unhöflich. Lieben Sie etwa den Herrn? leider nicht, aber vielleicht wird's mal was. Ich hasse das Werben, das Balzen, das Herumruhen. Ich bin monogam, einlagig, einseitig und einfach. Der liebte man den Ladislaus, den Ludwig, den Lehmann, Latin Lovers, auch den Leopold und Rübezahl. Doch damit ist es nun vorbei. Jetzt liebt er nur den Eduard. Für mich zählen die Frauen. Victor, hol's. Nun mach schon. Hol das Buch schneller. Gleich sind die Fische fertig. Im hinteren Regal, zweites Fach unten links. Beeil dich. Die Ausgabe von 1964. Was? Der hat ein Buch geschrieben? Rabe, sei nicht so gemein. Immerhin ist er nicht langweilig. Na endlich. Gib her. Seite 53. Irina. Ja. Sie lesen. Halt, ich brauche noch eine Zigarette. Der hat keine mehr. Keine einzige. Victor muss der Automat. Ja. Du gehst. Ich komme. Ich habe dir nicht erlaubt, Geld anzunehmen. Du weißt genau, wo die Münzen sind. Hinterm Küchenschrank in der Silberdose. Gregory, ich kann meine Zigaretten selbst bezahlen. Ruhe, wer zu Gast ist, wird bedient. Nun geh schon, Victor. Bitte wischen Sie nicht Ihre Finger am Buch ab. Es ist das letzte Exemplar, was ich habe. Was starren Sie mich beide so an? Ich starre Sie doch gar nicht an. Rabe begreift wieder nichts. Ich bin streng, nicht wahr? Das passt ihm nicht, dem windelweichen Hosenscheißer. Ich bin ein Sadist, nicht wahr? Das stört ihn, das beleidigt ihn. Lass mich in Frieden. Nicht nur ein Koch, auch ein Sadist. Die gnädige Frau wird verstehen, worum es ihr geht. Die Personalisation, Entichung, Autismus. Victor spricht drei Worte, mir nicht, nur in Ausnahmefällen. Omnipotenzen, Weltuntergangsfantasien, Gehörhalluzinationen. Überall sitzen Dämonen, Gespenster, in jedem Küchenwinkel. Bildet sich ein, als Kind ermordet worden zu sein? Oh, er sieht aus wie ein Flagellant, ein Heiliger aus der Kirche zu Rouen. Er hat ein schönes... reines Gesicht. Madame, ich freue mich, dass Sie hier sind. Es ist zum Kotzen, wie du mit ihm umgehst. Schweig! Alle drei Minuten ein Befehl. Hier ist die Wirklichkeit. Fass zu, tu was, nimm was, geh und komm. Sonst besetzen ihn die Geister. Ich habe ihn aus der Anstalt genommen. Er war Tischler, zimmerte nichts, was nützlich war. Tische mit Ohren ohne Füße, Stühle mit Flügeln ohne Sitz. Er sang vor sich hin von anderen Welten. Hätte ich ihn umkommen lassen sollen. Er war fast tot, als ich ihn zu mir holte. Das wusste ich nicht. Nur keine falschen Gefühle, mein Freund. Was hast du begriffen? Nichts. In 20 Jahren nichts. Warum ist er nur immer so scheußlich zu mir? Nimm deine Hände von meinem Knie. Victor! Victor! Komm her! Großartig, da sind die Zigaretten. Genau die richtige Packung für den da. Gib sie ihm. Gib sie dem Raben da. Und jetzt... das Fischbesteck. Vorwärts! Der dritte Gang. Nicht mehr rauchen? Schluss mit dem Rauchen. Jetzt kommt der Fisch. Nimm mir die heiße Platte ab, Victor. Hörst du? Ja. Au, au! Ist der wieder gnädenlos und rückhaltlos? Quenelle de Brochet, Hechtklößchen auf Spinat, für alle Zungenecken und für feinste Nasen. Selbst der Erzengel Gabriel hat es probiert, mit hochgezogenem Flügel. Victor, Sie haben sich verbrannt. Victor ist ein Mann. Victor ist ein Engel. Victor kennt keinen Schmerz. Sprich, Victor. Ja? Ich sah, wie Fetzen von den Leibern sprangen, als Schuppe große Fische hier der Koch. Du, rief Virgil, da näher er gegangen, zerreißen werden dich die Finger noch, gebrauchst du ewig sie sofort als Zangen. Der Fisch wird kalt. Ich hätte gern ein Fischbesteck. Sag an, sind auch Latine hier im Loch? Wenn ferne dir zu solchem steten Kratzen genügen soll die Schärfe deiner Tatzen. Spielt auf, im Reich des Purgatoriums. Meine Mutter wurde in Rom geboren. Der Tiber war vergiftet. Der Papst gestürzt. Krieg tobte durch die Straßen. Wäre ich doch nie in dieser Zeit geboren. In der Finsternis liebten sich die Hintermänner in den Büschen ohne Gott und ohne Moral. Die Berichte für die Welt waren alle verlogen, die Herrscher abgesandt von Luzifer. Ach, ich will nach Hause. Erst wird aufgegessen. Die Hechtklößchen sind ausgezeichnet zubereitet. Danke, Madame. Ich bin begeistert von Ihnen. Der Kerl dreht durch, wenn ihm die Geschichte auf den Leib rückt. Rabe, brauchst du ein Taschentuch für deine Hitze? Viktor, hol ihm ein Taschentuch. In Zürich hast du mir heißen Kaffee über die Hose gegossen, hast den Beleuchter verprügelt, hast meinen Freund angelogen, hast aus der Bühnenkasse die Franken geklaut. Für dein Plagiatentum hast du vor Gericht gestanden und mich hast du getreten, wann du konntest. Iss deinen Teller, Leon, schweig. Madame, und woher kommen Sie? Aus Bayern. Dort überfielen nachts vermummte Leute missliebige Personen. Sie kamen mit Katzenmusik, hielten Strafpredigten und schlugen den Feinden auf den Kopf. Ach so. Sieh an, sieh an. Sie sind sicher aus einer guten Familie. Adel, Bürgertum oder Proletariat? Ich bin froh, wenn ich Viktors Maul stopfen kann, nicht wahr, Viktor? Ja. Ihnen wird es besser gehen. Warum hat man dich nicht längst verhaftet? Großartig, großartig. Welch ein origineller Gedanke. Geht aber nicht. Noch zählt die Habeas Corpus Akte, das englische Staatsgrundgesetz von 1679, wonach kein Untertan ohne gerichtliches Siegel verhaftet oder in Haft gehalten werden darf. Befristete Aufhebung ist nur durch Parlamentsbeschluss bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zulässig. Wie fortschrittlich. Wir leben nicht in England. Was willst du? Ich koche friedlich Fisch und Brei. Für meine Untaten in dunklen Parks habe ich bereits gesessen. Ich ahnte es. Du hast mich offen gestanden nie gereizt. Und du hast mich zur Weißglut gebracht. Habe bei deiner Natur ein Kunststück. Viktor, der Dame Fisch nachlegen. Siehst du nicht, dass sie noch etwas haben will? Schau nicht wie ein Hund. Mir geschieht schon nichts. Ja. Kann er auch etwas anderes als ja sagen? Nein, wieso denn nicht? Was legst du mich auf? Wir sprechen gemeinsam. Jetzt ist Frieden. Jetzt ist Frieden. Waren Sie wirklich im Gefängnis? Na klar, und ob und wie. Sein Hintern war nie größer, seine Finger waren grob. Das mochte der Polizeiwachtmeister Bille Bob. Ich kann nicht mehr. Wein nachgießen. Ich gehe. Du bleibst. Polizeiwachtmeister Billebob verbietet es. Babe, schließlich hast du die Regie. Nichts habe ich, nur die Schnauze voll. Gleich ziehe ich das Messer. Lass das. Jedenfalls nicht vor dem Dessert. Wollen Sie weiter die Rolle der mutigen Frechen spielen? Ja, noch deutlicher. Und nehmen Sie Ihre Hand von meinem Knie. Ich bin nicht nervös. Das behaupte ich auch nicht. Sie zittern. Ich zittere nicht. In dieser Gaunergammelküche zieht's. Und was ist, wenn er auch Sie aufs Kreuz legt? Erst einmal legt er Sie aufs Kreuz und dann sehen wir weiter. Ich fürchte, wir sind noch längst nicht am Ende. Schluss mit dem Geflüster. Ich verstehe sowieso alles. Er hat längst die Regie anderen überlassen. Viktor, räum ab. Etwas schneller. Ich ahnte nicht, dass Männer in der Küche so gut funktionieren. Hier funktioniert nichts. Sieh dir diesen Schweinestall an. Jeder sieht mit den Augen, die er hat. Gregory, ich bin begeistert von Ihrer Kochkunst. Ah, mir schmeckt's. Besser, Sie lesen jetzt. Lesen? Du sitzt auf dem Buch, das er dir gab. Oh. Seite 53. Und das Dessert? Erst wird gelesen. Warum? Ich will wissen, was Sie von mir halten. Schwein und alter Pimpel. Rabe, steck deine Keule weg. Das Florettfechten beherrschst du auch nicht. Mit dieser Männerkrieg. Langsam reicht's. Lesen Sie. Oh, Schreck, oh Graus. Die Dame wird erschrecken, ja erröten, ja erbleichen. Schwarze Parks und Schweineschwänze, grüne Augen und Lederbänke. Warum verschont ihr nicht ein heiles Herz? Mir ist einiges bekannt. Lass weg, was du dich verkraften kannst. Her mit dem Buch. Nun fangen Sie schon an. Steckst im Polizeicomputer, nimmst ein Coming-out zur Schrillheit. Tatbestand der Nötigung und Züchtigung wird mildernd ausgelegt. Ist der Richter ebenso wie du. Mami, Papi sind erschrocken. Wer denn nur hat Schuld? Bist noch nicht ein öffentliches Ärgernis, kannst es immer werden. Statistisch sind sie überall, man sieht es nur nicht so. Man ahnt die Nester bei Masseuren, bei Flaneuren und in tiefroten Lokals. Mein Gott, sind wir liberal, selbst auf den Toiletten. Geh doch mal als Tunte, lieb die kleinen Maskeraden. Wolltest immer schon so sein wie Tante Mimi. Sieh dir an die dicken Bosse, die mit glühend Äuglein Jünglinge mit Marmorhintern fordern. Sieh dir an die Opas auf dem Haus, die den ganzen Tag dort stehen. Sieh dir an, die Dezernenten mit dem Wichse-Wachse-Blick und den schlaffen Schlipsen gleich im Vorraum zum Büro. Wunschpappis im Seidenbett, Moschusduft und viel Kultur, die der andere Wanderer gar nicht kennt. Der kennt nur rosentulten Nelken, die bei trüben Damen welken. Du findst immer einen abgespeckten Gönner, der an Wänden wanzt und hofft. Doch du zeigst allen, dass es auch anders geht. Großartig, großartig. Sie ist großartig. Sie liest großartig. Rabe, sei still. Ich sage doch gar nichts. Ich hasse das Werben, das Balzen, das Huren. Es lenkt vom Wesentlichen ab. Victor, Eduard hat angerufen. Er wollte wissen, wie es uns geht. Ja. Ja, er ist so begabt. Ja. Wo ist das Dessert? Ich komme. Erst träumst du ab. Er hat doch abgeräumt. Auf dem Tisch steht doch alles von Rabe herum. Victor, Tabula rasa, verstanden? Bevor wir zum Abschluss kommen, muss der Tisch leer sein. Von mir liegt nichts hier. Wo läufst du hin, Victor? Ich vergesse es immer wieder. Er braucht zum Nachtisch immer die Musik der sechsarmigen Tänzerin. Watterlappam, die gestürzte Kokosnuss, singalesischer Palmzucker, Rohrzucker, Rüben, Zucker, Milch und Eier, Kardamom, Mazis, Gewürznelken und Zimt, Cashewnüsse und für die Förmchen Öl, Öl, Öl. Wir haben doch Französisch angefangen. Jetzt gehen wir in die Kolonien. Victor, deck auf im hinteren Zimmer. Kennen Sie denn wirklich die ganze Welt? Meine Heimat ist das Matriarchat. Drei Weltreisen, mehr nicht. Drei davon sind erlogen. Und wo warst du? Im Wedding. Aber auch da kann man seine Erfahrungen machen, nicht wahr, Victor? Ja. Sei vorsichtig mit den heißen Förmchen. Ich will nicht, dass du Feuer fängst. Auf dem Scheiterhaufen für die Gerechtigkeit des Himmels. 1500 loderten die Flammen auf dem Campo dei Fiori. Er hat nicht nachgegeben, er hat nicht aufgegeben. Wir waren schon einmal, zweimal auf der Welt. Victor ist ein Märtyrer. Nein, ein stiller Minnesänger vor dem Herrn. Ich meine, er ist richtig hier. Keiner kann so mutig dienen. Jetzt reden wir nicht, jetzt genießen wir. Stell die Musik lauter, Victor. Was hat er denn jetzt wieder vor? Frag nicht immer, du hast doch die Regie. Watalapam, Watalapam, die gestürzte Kokosnuss. Langua, Lingua, Langua, und die Zunge. Langsam heben wir den Löffel in den Mund. Talap. Pam, talapam, langsam gleitet der weiche, süße, warme Brei auf die Papillen, auf das kleine Zungenbändchen. Knospchen tasten links die süße Bitterkeit, rechts die bittere Süßigkeit. Lapam, lapam, Rabe, mach den Mund auf, sonst spürst du wieder nichts. Oben kosten, tasten, trotzen, triezen, unten schmecken, necken, gecken, flecken, schmeckt. Der weiße Glitterbrei schmeckt euch, der mächtige Löffel. Victor hat die Servietten vergessen. Wir werden kleckern. Ach, Gregory, fahren Sie fort. Machen Sie weiter. Weiter, weiter. Ich denke, es hat keinen Sinn. Rabe kann sich nicht öffnen. Rabe ist dicht. Kein Abenteuer erreicht ihn. Wie schade. Mottenähnlicher Kleinschmetterling. Wir beenden die Seance. Victor, räum ab. Ich will noch mehr davon. Die gestürzte Kokosnuss ist leer. Zu spät. Das weiße Zeug schmeckt nach nichts. Außerdem ist es nicht anständig, den Nachtisch auf diese Weise zu servieren. Was Rabe auch immer gelernt hat, heißt väterliche Ermahnung, Engel der Verkündigung, Bildnis der Mutter, Studie nach einem männlichen Modell zur liebischen Sibylle, badendes Mädchen, Bildnis einer Hofdame, Frauen im Gebet, Tusche mit Sepia laviert. Du solltest dir ein neues Sofa besorgen. Gleich breche ich durch. Sitz gerade und beweg dich nicht, dann geht's. Victor, ist der Kaffee soweit? Ja. Warum redet er immer von neuen Dingen? Vielleicht will er uns nicht langweilen. Meinst du, wir sollten gehen? Es gibt doch Kaffee, die Pfeife und den Likör. Darf ich auf den Balkon gehen? Mir ist übel. Besser nicht, er stürzt ab. Erst morgen kommen die Handwerker. Aber ins Fenster. Victor, öffne das Fenster. Merkwürdig, es riecht nach Senfmehl, ja, genau. Das Essen war einwandfrei. Nur im Bleikristall war etwas Gift. Ansonsten war alles einwandfrei. Victor, du bist mein Zeuge. Du warst dabei, als ich unschuldig war. Ja. Vorsicht, gleich kippt Rabe um. Ach was, ist doch ein Mann. Ein Mann fällt nicht einfach um. Victor, bring dem Kerl einen Schnaps, aber einen starken, hörst du? Einen doppelten. Ich auch. Nein, sie nicht. Das haben Sie gar nicht nötig. Sind Sie immer so autoritär? Sicher. Wer weiß denn heute, was geschehen muss? Rabe, setz dich wieder, aber nicht in die Sprungfedern. Viktor, wo bleibt die Wiener Klassik? Der Kaffee ist längst fertig. Ich wollte nichts anderes als eine ganz gewöhnliche Einladung. Darf ich dich in aller Form bitten, dich auf das Sofa zu setzen und einen Kaffee mit uns zu trinken? Das meint Rabe nicht. Wirklich? Viktor, schenk den Kaffee ein. Du hast wieder die falschen Tassen genommen. Die mit dem Goldrand, hörst du? Das nächste Mal, die mit dem Goldrand. Endlich wird's gemütlich. Auf das Bewährte. Auf was? Was ist? Gefällt Ihnen es nicht? Der Kaffee ist so heiß. Bei uns gibt's keinen kalten Kaffee. Heute war es unter Null. Ich habe sogar im Mantel gefroren. Und wir haben uns warm angezogen. Und die große Mutter hat nachgesehen, ob das Höschen auch nicht knallt. Gregory, bei Ihnen sitzt alles. Ich finde nur, dass Ihre Regale schlampig gestrichen sind. Ich komme. Viktor hat gesprochen. Viktor hat zum ersten Mal heute ganz von selbst gesprochen. Was gibt es? Viktor! Ach ja, ach so. Was ist denn das? Eine Pfeife? Und wo bleibt das Gras? Das wächst vor seinem Fenster. Der Affe hat recht. Es wächst vor meinem Fenster. Viktor, stopf die Pfeife. Hörst du? Nimm's aus dem grünen Döschen. Wart es ab. Gleich bist du dran. Ist der konventionelle Teil des Abends jetzt vorbei? Weitere Gäste. Sie wollen alle zusehen, wie es langsam zu Ende geht. Ich habe meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken. Ruhe. Sie können hier sitzen, solange Sie wollen. Bis zum nächsten Kontinent. Asien. Mein verehrtester Afrika. Fangt an! Den ersten Zug für Rabe. Den zweiten Zug für Viktor. Den dritten Zug für Gregory. Rabe wird grün. Und ich? Sie nicht. Der vierte Zug für Rabe. Und der fünfte und der sechste und der siebente auch. Ach, wenn doch gleich die Seraphine kämen, die Cherubine kämen, die Gabrielen, die Tautelenen, Grantelenen und Dolonen kämen. Sind alle da? Rabe wird gelb. Was tun wir nur? Der achte Zug für Viktor. Halt! Halt! Halt! Halt! Der neunte Zug für Gregory. Ah, Rabe wird rot. Viktor, bitte etwas Kaffee. Ja, ich komme. Der zehnte Zug für Rabe. Rabe wird weiß. Alle Farben durch. Viktor, leg ihn hin. Plumps, jetzt ist's vorbei mit ihm. Ach nee, ach nein. Wie glücklich sieht der Rabe aus. Wie strahlen seine Augen. 10 Züge und Rabe lächelt auf dem Teppich der Seligkeit. 10 rundet ab. Hat er jetzt wirklich genug? Gregory, das meinen Sie nicht so. So grausam können Sie nicht sein. Ja. 1, 2, 3 und 4 gibt 10. Holla, ho, 10-mal hat er ziehen dürfen. 10-mal war auch er dabei. Lassen Sie das zählen. Tun Sie was. Sie sehen doch, dass er sich nicht bewegt. Na und? Was gibt es Schlimmeres? Tun Sie etwas. So hören Sie doch. Ach, sollen Sie? Was schreien Sie? Sehen Sie nicht, wie er lächelt? Welch ein Rausch. Welch ein Glück. Könnte es schlechter haben, der Trottel. Zarte, schwebende, dünne Scheiben der herrlichsten Farben, jäh auftauchend, ein Schwall zahlloser, weißer, tanzender Lichtpunkte, platinhafte Zickzacklinien, sehr hell, schwellende Wolken, Irisfarben, Türme, Berge, Seen und Ruinen, vor dem Abgrund Vogelkrallen und gleich wogengrüne, violette Wellen, sich am Ufer brechend mit Myriaden aller Lichter. Es erlebe der Fingerhut, der Hanf, das süße Gift der Azteken und alles, was uns glücklich macht. Wollen wir noch weiter? Ja. Was denn tun? Lass dir noch einmal selig sein. Er lächelt, obwohl sein Herz noch pocht. Gottlob, sie sieht es. Ich komme. Du bleibst hier und wachst. Können wir Licht machen? Wir gehen vorher. Aber wir können doch einmal noch Licht machen. Viktor, schließt die Tür auf, auch unten das Tor, und öffne die Fenster. Alle Türen, alle Fenster, alles, was geschlossen ist? Alles. Und was wird mit ihm? Wir lassen ihn. Wir lassen ihn allein. Um Himmels Willen. Stand das auf dem Programm? Sie haben das letzte Wort. Das Opfer ist vollbracht. Wir lassen ihn. Aber nur für eine halbe Stunde. Hören Sie, Gregory, keine Minute mehr.